Die Fußballspiele der Gruppe 9 Ostasien-Region des AFC-Pokalturniers 2017, die am 14. März begannen, finden weiter statt. Am 18. April gab es im Stadion 1. Mai in Pyongyang das erste Spiel zwischen den TV-Yaka-Fußballmannschaften 25. April und Giganza, die der Gruppe 9 angehören. Das Spiel endete mit 1:1.